Danach ist ja auch noch dumm. Das schlägt es früher vom Kirchturm, wenn ich ins Bett gehe, allein spazieren. Sie denkt, das kann ja nicht passieren. Da ist es ein Fremder von dir. Mit dir zum Griff und sage ich dir, im Sturm bin ich in sein Schwanz gewandt. Er hält eine Säge in der Hand, denn Gott liebe der Motorsäge, schon wieder einen umgebracht. Gott liebe der Motorsäge, Säge und Säge um Mitternacht. Herr Müller ist krank, Herr Müller ist alt, Herr Müller ist der Boot, allein im Wald. So ein Leichte nicht besser aufzupassen, Herr Müller hat ein Fenster offen gelassen. Herr Müller hofft, verkehrt sie nicht. Er denkt, er ist allein dabei, er ist es nicht. Wird sich jetzt ein Gespann sein Kopf, bevor das Geräusch einer Berge dringt an sein Ohr. Gott liebt es, der Motorsäger, schon wieder einen dunklen Nacht. Gott liebt es, der Motorsäger, sägt und sägt um Mitternacht. An ich wünsche beiden eine Gestalt winken, mein Alt von Gottlieb auf mich zuhinkt. Er sagt, dass er heute keine Zeit hat, weil eine Schulklasse hat heute Wandertag. Nun, liebe Kinder, gibt es mein Acht, und mit Gottlieb hat etwas mitgebracht. Er ist extra für euch in die Kreisstadt gelaufen, um sich eine neue Säge zu kaufen. Gott liebt es, der Motorsäger, schon wieder einen umgebracht. Gott liebt es, der Motorsäger, singt und singt und Mitternacht. Gott liebt es, der Bleck und Decker, Bleck und Decker, Bleck und Decker. Ein Schlotterfeger, Strapse und Spaghetti-Träger als der erste Wort. Ach Gott, Wolfram. Das kennst du auch, ja. Wolfram hat sich auch sehr begeistert geäußert. Man sah ihm auf 10 Meilen an, wie ihm solche Dieskuh zusagen. Muss auch mal rein. Das ist ein tolle Kette.